Português do Brasil. Procurando casa. Suchen. Brasilianisch und Portugiesisch. Procurar. Hof. Brasilianisch und Portugiesisch. O quintal. Einzimmerwohnung. A kitchenet. Miete. O aluguel. Ich möchte, ich würde gerne. Gostaria. Lage. Brasilianisch und Portugiesisch. A localização. Raum. Brasilianisch und Portugiesisch. O espaço. Ehefrau, Gattin, Brasilianisch und Portugiesisch. A esposa. Balkon. O terraço. Immobilienagentur, Brasilianisch und Portugiesisch. A imobiliária. Sportplatz. A quadra de esportes. Sport. O esporte.